Die Teilnehmer des asiatisch-pazifischen Internetseminars unter dem Motto Heerführer Kim Jong-un und Korea von heute richtete am 10. Januar einen Brief an Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. Darin hieß es, das Seminar wurde zu einem Anlass dazu, das edle revolutionäre Leben der ewigen Führer des koreanischen Volkes, Kim Il-sung und Kim Jong-il, und ihre Verdienste und die außergewöhnliche Führungsfähigkeit des verehrten Herrn Kim Jong-un, der ihre Idee und Sache treu fortsetzt, nochmals hochzuschätzen. Heute bewundert die Welt die starke militärische Macht des Südkorea, das trotz der ununterbrochenen Isolierungs- und Erdrosselungsmachenschaften der USA und der feindseligen Kräfte die Stellung einer Atommacht erreicht hat, die neu errichteten modernen Straßen und das Antlitz des glücklichen Volkes und überzeugt sich davon, dass die DVK ihren Entschluss auf alle Fälle verwirklicht. Das ist ein Ergebnis der Songun-Politik von Kim Jong-un, der dazu gewillt ist, aus der DVK das würdevollste Land zu machen und dem koreanischen Volk ein höchst zivilisiertes und glückliches Leben zu gewährleisten und seiner Volksanschauung von Zuze und seiner volksverbundenen Philosophie. Im Brief betonten die Teilnehmer, dass sie alle Anstrengungen für die feierliche Veranstaltung des 5. Internationalen Festivals für die Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan, das im August dieses Jahres im Gebiet vom Gebirge Paektu und Pyongyang stattfinden wird, unternehmen werden. Für den Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates in Korea, die selbstständige Wiedervereinigung des Landes und den siegreichen Fortschritt der Sache zur Verwirklichung der Souveränität in der Welt wünschten sie Kim Jong-un gute Gesundheit.